Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der gestohlene Honig. Bürgermeisterin Gutherz und Frau Fröhlich saßen im Restaurant von Herrn Pfeffer und ließen es sich schmecken. Henrietta und ich freuen uns, dass wir mal zusammen Tee trinken und Kekse essen, Frau Fröhlich. Danke für die Einladung, meine Gute. Dieser Honig ist ja köstlich. Ja, das ist er, da gebe ich Ihnen recht. Herr Pfeffer, woher haben Sie diesen Honig? Das ist Bäuerin Jumis Spezialhonig von den Bienen auf ihrem Bauernhofe. Alle sind begeistert davon. Ah. Auch Bürgermeister Besserwisser. Ich möchte noch mehr Honig. Und wo ist das Keksgebäck, das ich bestellt hatte? Bitte schön, Bürgermeister Besserwisser. Der Bürgermeister konnte von Keksen mit Honig einfach nicht genug bekommen. Hey, in diesem Honigtopf ist nichts mehr drin. Bringen Sie mir einen anderen. Tut mir leid, ich habe keinen mehr. Aber ich will mehr. Wie soll ich denn mein Keksgebäck ohne Honig essen? Bäuerin Yumi wird morgen früh neuen Honig liefern. Ich fürchte, Sie werden bis dahin warten müssen. Ich will aber nicht so lange warten. Zum Glück habe ich schon einen schlauen Plan. Vor der Einsatzzentrale der Fellfreunde hockte Mischling Rocky stolz vor einer riesigen gelben Sonnenblume. Wow, Rocky, deine Sonnenblume sieht toll aus. Du hast wirklich ein Gefühl für Pflanzen. Danke. Ich kann es nicht glauben, dass aus einem winzigen Samenkorn so eine große Blume wird. Die auch einem kleinen Vogel sehr gut gefiel. Hey, nicht da drauf setzen. Kusch! Na los! Flieg weg! Aufgeregt hüpften Sky und Rocky auf und ab, bis der kleine Vogel das weitersuchte. Puh, Gartenarbeit ist echt anstrengend. An diesem Tag wartete Bürgermeister Besserwisser ungeduldig darauf, dass es endlich dunkel wurde. Und kaum blinkten die Sterne am Himmel, schwang er sich auf seinen fahrenden Katzenkorb und brauste mit den Chaoskätzchen geradewegs zum Bauernhof von Bäuerin Yumi. Die hatte bereits vor dem Stall jede Menge Honiggläser bereitgestellt, die sie am nächsten Morgen Herrn Pfeffer bringen wollte. Oh, eine ganze Kiste voller leckerem Honig. Damit hätte ich immer Vorrat und ich müsste auch mit niemandem teilen. Kätzchen, schnappt euch diesen Honig! Geschickt rollten die Chaoskätzchen ein Honigglas nach dem anderen in den Anhänger, der an dem fahrenden Katzenkorb befestigt war. Ich muss sofort welchen probieren. Angestrengt bemühte sich Bürgermeister Besserwisser, eines der Honiggläser aufzubekommen. Deshalb bemerkte er nicht, was hinter ihm vor sich ging. Ah, ja, ich sagte den ganzen Honig. Also luden die Chaoskätzchen auch den Bienenstock mit auf. Dieser Deckel sitzt zu fest. Geht schon auf. Schon fand sich der Bürgermeister zwischen einigen Blumentöpfen wieder. Über und über mit Honig bekleckert. Oh Mann. Und mit einer Blume am Bürgermeisterhut. Zur Freude der Tiere, die auch gerne Honig schleckten und nun aus dem Stall gelaufen kamen. Oh, oh, nichts wie weg hier. Bürgermeister Besserwisser sprang auf den fahrenden Katzenkorb und sauste davon. Wobei er allerdings ein Stück Zaun umfuhr. Der Krach lockte auch Bäuerin Yumi an. Was ist denn das für ein Lärm? Wo ist denn mein Honig und mein Bienenstock? Und was ist mit meinem Zaun passiert? Der war kaputt. Und die Schweine und Kulinda rannten bereits aufs Feld. Nein, bleib hier. Wenigstens das Lamm konnte Yumi noch zurückhalten. Ich ruf besser die Paw Patrol. In der Einsatzzentrale waren bereits alle schlafen gegangen. Hallo, Bäuerin Yumi. So spät noch wach? Ryder, jemand hat meinen ganzen leckeren Honig und meinen Bienenstock gestohlen und der Zaun ist kaputt und die Tiere laufen aufs Feld. Wir regeln das. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde waren sofort hellwach, sprangen aus ihren Hundehütten und hinüber in den gläsernen Fahrstuhl. Leider übersah Marshall dabei zwei Pantoffeln. Marshall, pass auf! Zu spät. Die Pantoffeln sind ja besser als Schlittschuhe. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und als er oben ankam, steckten alle Hunde in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Jemand hat Bäuerin Yumis leckeren Honig gestohlen und ihren Bienenstock. Einen ganzen Bienenstock? Das ist absolut unglaublich! Der Honigdieb hat auch den Zaun kaputt gemacht und jetzt laufen Yumis Tiere frei auf dem Feld rum. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Du kannst mit deiner Nachtsichtbrille und deiner Kamera den Honig und den Bienenstock finden. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Rocky. Du musst mit deinem Werkzeug den Zaun reparieren, während wir die Tiere zusammentreiben. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase und Rocky liefen zu der großen Rutsche mit den vielen Kurven, die bis zu den Garagen reichte. Dort standen die Fahrzeuge der Paw Patrol und wenig später waren die Hunde startbereit. Ryder war die große Stange hinuntergerutscht und saß bereits auf seinem roten Quad. Gemeinsam rasten sie über die Brücke, durch die Straßen der kleinen Stadt und geradewegs zum Bauernhof. Bäuerin Yumi hat unterdessen versucht, ihre Tiere wieder einzufangen. Vergeblich. Aber da waren die Helfer auf vier Pfoten auch schon zur Stelle. Rocky, wir reparieren den Zaun, während Chase die Tiere zusammentreibt. Geht klar. Zum Glück habe ich noch ein paar Zaunlatten. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ich übernehme das. Megafon. Grunz, Grunz, kommt her, kleine Schweinchen. Und hierher, Kulinda. Geschickt trieb Polizeihund Chase ein Tier nach dem anderen zurück in den Stall, während Ryder und Rocky sich um den Zaun kümmerten. Schraubendreher. Warte, da fehlt noch jemand. Das Lämmchen. Das sprang mittlerweile ebenfalls auf dem Feld herum. Netz. Das Netz heftete sich zwischen zwei Bäume. Das Lamm kehrte um und rannte geradewegs in die Arme von Bäuerin Yumi. Danke, dass du das Lämpchen gefunden hast. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt suchen wir den Honig und den Bienenstock. Die Honiggläser waren in dieser Kiste und der Bienenstock war genau hier. Die Bienen im Bienenstock schlafen jetzt bestimmt, aber es wird bald morgen sein. Wow, dann hat der Bienenstockräuber einen Schwarm schlafender Bienen bei sich? Mal sehen, ob er irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Ruff, Nachtsichtbrille. Aufmerksam blickte Chase sich um. Ryder, ich sehe einige Pfotenabdrücke. Außerdem roch er etwas. Achiu! Katzen, Bürgermeister Besserwisser muss hinter allem stecken. Da könntest du recht haben. Vielleicht kannst du ihn mit deiner Kamera aufspüren. Kamera! Die Spionkamera war im Nu in der Luft und hatte den Übeltäter auf seinem fahrenden Katzenkorb schnell entdeckt. Da ist er. Er ist auf dem Weg in die Nachbarstadt und er zieht einen Anhänger hinter sich her. Ich wette, der Honig und der Bienenstock sind da drin. Na dann los! Es wurde bereits wieder hell, als Bürgermeister Besserwisser mitten im Wald anhielt. Von dem vielen Herumschleichen bin ich hungrig geworden. Zeit für eine Honigpause. Schnell schnappte er sich eines der Honiggläser. Aber auch bei dem saß der Deckel sehr fest. Ich muss fester zupacken. Oh, warum sitzen diese Deckel immer nur so fest? Aber der Honigduft lockte noch jemanden herbei. Einen kleinen Bären, der neugierig angetapst kam. Na endlich, das wird jetzt so richtig lecker, oh ja. Und auch die Bienen im Bienenstock wachten nun auf. Aber das merkte der Bürgermeister nicht. Noch nicht. Ein Bär! Erschrocken ließ er das Honigglas fallen, während der kleine Bär ängstlich auf den nächsten Baum kletterte. Nichts wie weg hier, Kätzchen! Schon war der fahrende Katzenkorb wieder unterwegs. Doch die Paw Patrol holte auf. Eins von Bäuerin Yumis Honiggläsern. Der Bürgermeister ist hier lang gefahren. Wir müssen ihm folgen. Ryder, sieh mal, ein kleiner Bär sitzt auf dem Baum fest. Wir müssen uns erst um den Bären kümmern. Hab keine Angst, kleiner Bär. Wenn du auf den Baum raufgeklettert bist, kannst du auch wieder runterklettern. Davon war der Kleine aber nicht überzeugt. Und nun bemerkte auch noch die Bärenmama, dass ihr Junges verschwunden war. Oh, das klingt nach der Bärenmutter. Wir müssen ihr Junges zu ihr zurückbringen. Wir dürfen ihm nur nicht zu nahe kommen. Ich weiß was. Wir könnten es mit dem Honig zu seiner Mama zurücklocken. Ich kann das Glas an Chase' Kamera hängen. Gute Idee, Rocky. Genauso machen wir das. Honigschätzchen, wir sind zu Hause. Bürgermeister Besserwisser und die Chaoskätzchen erreichten nun ihr Geheimversteck. Eine Höhle in den Klippen. Jetzt kann ich endlich mein Keksgebäck genießen. Hört ihr etwa auch so einen Summ? Und ab. Kätzchen, habt ihr etwa einen Bienenstock in mein Versteck gebracht? Ja, allerdings. Ah, sie sind hinter mir her! Erschrocken riss sich der Bürgermeister seinen Hut mit der Blume vom Kopf und stürmte mitsamt seinen Kätzchen hinaus. Ihr geht da wieder rein und jagt diese Bienen raus. Na schön, dann muss ich eben die Paw Patrol anrufen. Die hatte das offene Honigglas an die Spionkamera gebunden, die Chase nun zu dem Baum lenkte, auf dem der kleine Bär hockte. Kaum hatte der den ersten Tropfen Honig probiert, wollte er mehr und kletterte den Baum hinunter. Es funktioniert! Folge dem Honig, kleiner Bär! Genau das tat der Bär, bis er wieder bei seiner Mama war. Das hat super geklappt, Rocky! Bürgermeister Besserwisser? Wir waren gerade auf dem Weg zu Ihnen. Dann beeilt euch, mein Versteck ist voller Bienen. Dann düsen wir mal hin, Fellfreunde. Und sie wurden ungeduldig erwartet. Die Bienen fühlen sich in meinem Versteck wie zu Hause. Wir sehen uns das mal an, Herr Besserwisser. Die Bienen haben es auf die Blume abgesehen, die auf dem Bürgermeisterhut ist. Sie sammeln Nektar. Aus Nektar machen Bienen Honig. Ha, Nektar, wen interessiert das? Verscheucht sie einfach und rettet meinen Hut. Ich weiß schon, wen ich rufen werde. Ryder griff nach seinem Pawpad. Hallo Ryder, was gibt's? Sky, ich möchte, dass du ein paar Bienen aus Besserwissers Versteck lockst, aber dafür brauchst du eine ganze Menge Blumen. Oder eine große Blume. Sky! Du kannst meine Sonnenblume benutzen. Bist du sicher, Rocky? Na klar, ich kann doch einfach eine neue züchten. Mit Pflanzen habe ich immer Glück. Okay, ich heb jetzt ab! Sky schnappte sich die große Sonnenblume, band sie unter ihren Hubschrauber und brachte sie direkt zu den Klippen. Hallo Bienen! Ich habe eine schöne Blume voller Nektar für euch! Sofort schwirrten die Bienen aus der Höhle und um die Sonnenblume herum. Das klappt ja schon mal gut, Sky. Jetzt bring sie zurück zu Bäuerin Yumi. Verstanden! Und jetzt bringen wir den Bienenstock zurück auf den Hof. Ruff, Kamera! Im Nu war auch der Bienenstock wieder im Freien. Das habt ihr ganz toll gemacht. Danke, Paw Patrol. Und meine ungezogenen Kätzchen werden keine Bienenstöcke mehr wegnehmen. Wenig später waren die Bienen und der Bienenstock wieder da, wo sie hingehörten. Auf Yumis Bauernhof. Die Bienen fliegen in den Bienenstock, um mehr Honig zu machen. Süß. Danke, dass ihr meinen Honig gefunden habt, meinen Bienenstock und meine Bienen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Bzzz reicht und wir summen herbei.